Dann begrüße ich euch ganz herzlich hier aus der ACC-Galerie Weimar. Begrüße euch im Namen der ACC-Galerie und des Bildungskollektivs. Mein Name ist Lukas Hohlfeld, ich bin Mitglied im Bildungskollektiv und freue mich, dass ich heute den Vortrag Kritik und Musik von Iris Dankemeyer ankündigen kann. Bevor ich was zum Kontext der Veranstaltung sage, vielleicht ein paar Worte zum technischen Ablauf. Alle Teilnehmer, die den Raum, den Online-Raum betreten, sind zunächst stumm geschaltet. Wir würden euch bitten, das während des Vortrags auch so zu lassen, also dass Kameras und Mikrofone deaktiviert sind, sodass alle möglichst gut dem Vortrag folgen können. Danach ist auch eine Diskussion vorgesehen, wofür wir die Chat-Funktion bevorzugen würden. Ihr könnt gerne auch schon während des Vortrags Fragen in den Chat schreiben und ich würde im Anschluss sozusagen die Fragen dann an die Referentin weitergeben und moderieren. Dieser Vortrag, der heute stattfindet, ist der zweite Vortrag, der dieses Jahr im Rahmen der Veranstaltungsreihe Kunstspektakel und Revolution stattfindet. Kunstspektakel und Revolution ist ein Veranstaltungsformat, das seit 2009 stattfindet und sich immer wieder mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen mit dem Verhältnis von Ästhetik und Gesellschaftskritik auseinandersetzt, sich mit der Geschichte revolutionärer Bewegungen auseinandersetzt und mit der Geschichte der Kunst und insbesondere an den Stellen forscht, wo sich diese beiden Bereiche in der Geschichte überlappt haben. Dieses Jahr beschäftigt sich diese Reihe mit einer kritischen Theorie der Musik und wir befinden uns quasi im ersten Teil dieser Veranstaltungsreihe, wo es gewissermaßen einen theoretischen Vorbau gibt oder einen theoretischen Unterbau, der sozusagen eine Auseinandersetzung dann mit einzelnen Musikerinnen und Musikern vorgelagert ist. Adorno würde wahrscheinlich uns sträflich an den Vorgang des Objekts gemahnen und uns sagen, dass wir sozusagen nur am musikalischen Material auch eine Theorie entwickeln können. In dieser Reihe ist es gewissermaßen umgekehrt. Ich denke, das ist vielleicht auch so ein bisschen ehrlich, weil bei mir als jemand, der diese Veranstaltungsreihe organisiert, tatsächlich auch ein Interesse an musikalischen Zusammenhängen auch durch Theorie mit entstanden ist. Und dazu gehört, dass im weiteren Umfeld und Bekanntenkreis auch in letzter Zeit vermehrt Freundinnen und Freunde und Bekannte sich mit Musik, sich mit einzelnen Komponisten auseinandergesetzt haben, was dann für mich auch ein Grund gewesen ist zu sagen, ich möchte ein paar von diesen Leuten hier nach Weimar einladen und will mit denen zusammen diese Auseinandersetzung mit Musik vertiefen. Ich hatte auch das Glück, dass ich Iris Dankemeyer in den letzten 3 Jahren auch immer mal wieder in meinem Wohnzimmer getroffen habe und konnte es deswegen mitbekommen, zum Beispiel auch diesen Prozess, dieses Buch zu veröffentlichen, Die Erotik des Ohrs, musikalische Erfahrungen und Emanzipation nach Adorno, letztes Jahr erschienen bei Edition Tiamat und habe eben auch mitbekommen, ja, wie aufregend es sein kann, so ein Buch sozusagen an den Start zu bringen und zu veröffentlichen. Und das war für mich dann auch ein Grund zu sagen, ich möchte Iris zu diesem Vortrag hier einladen. Wenn Adorno mal die kritische Theorie bestimmt hat als ein einziges entfaltetes Existenzialurteil, kann man vielleicht dieses Buch charakterisieren und sagen, es ist eine einzige entfaltete Liebeserklärung an Adorno. Und in diesem Sinne, sozusagen wird man mitgenommen, in gewissem Sinne schwärmerisch und trotzdem lernt man unglaublich viel, was Denkkonstellationen betrifft, was Zusammenhänge der kritischen Theorie betrifft, was das musikalische Denken von Adorno betrifft. Und in diesem Sinne denke ich, dass dieser Vortrag heute sehr gut in dieser Veranstaltungsreihe aufgehoben ist. Iris Dankemeyer ist Dozentin für Philosophie an der Kunsthochschule Burg-Giebichenstein, aber vielleicht noch wichtiger oder hauptsächlich, sie singt und lehrt beim Kommunistischen Tresen in Berlin, spielt leidenschaftlich Tischtennis und hat eine Leidenschaft für Magie. So viel der Vorrede. Ich freue mich, Iris, dass du da bist und ziehe mich zurück ins Off. Okay, dann komme jetzt ich. Vielen Dank, Lukas. Ich müsste eigentlich sofort ein ganz kleines bisschen widersprechen, weil ich tatsächlich mein Buch gar nicht nur als Liebeserklärung an Adorno sehe, sondern eigentlich auch als meine persönliche Emanzipation von ihm. Aber das spielt heute vielleicht nicht die allergrößte Rolle. Ich lese jetzt gleich ganz zu Anfang mal als allererstes tatsächlich 2 kleine philosophische Notizen von Adorno zu den Ursprüngen von Musik vor, das stelle ich voran. Die bewegt sich noch jenseits der späteren Trennungen von sozusagen ernster und leichter, tonaler, atonaler und populärer Musik. Lautet folgendermaßen: Die Musik verweist ins magische Zeitalter, insofern sie sich ihr als unsichtbare und nicht genau zu lokalisierende Kraft ein Stück Zauberei erhält. Zitat Adorno. Sie ist nicht transzendent, aber sie transzendiert. Zitat Ende. Danke, Meyer. Die Musik kann die materiellen Gründe der Angst nicht abschaffen, aber sie hat seit Menschengedenken geholfen, Angst und Einsamkeit zu lindern. Privat notiert Adorno, Zitat. Wenn wirklich einer der Ursprünge der Musik der Ruf ist, so steckt das darin, das Erreichen, was nicht da ist. Eine Sprache dorthin, wo nichts sich sprechen lässt, um den Preis des Begriffs. Und etwas weiter krickelt er noch in sein Buch die folgenden Gedanken. Musik als Verdoppelung, wer singt, ist nicht allein. Er hört eine Stimme, ein anderes, was doch er selbst ist, sich selbst zum anderen werden, sich entäußern. Darin liegt eine Fülle von Momenten. Die Wendung gegen die Angst, wer Angst hat, singt, weil er dann nicht mehr allein ist. Die immanente Beziehung auf die Gattung, kollektiv als Urphänomen. In der Musik bestimmt sich der Einsame als ein Subjekt und zugleich als anderes Subjekt. Der Bann, der gebrochen wird, ist zugleich der des bloßen Für-sich-Seins. Und dann als letztes die Objektivation in der Verdopplung, dem Urphänomen von Reflexion, Echo, wird das Subjekt gegenständlich, allgemein und dadurch überhaupt erst Subjekt. Das ist eigentlich das Einzige, was ich jetzt zur Rolle der Musik in Adornos Philosophie sagen werde, weil mein Buch sich eigentlich eher damit beschäftigt, welche Rolle die Musik in Adornos Leben gespielt hat. Und ich sage vielleicht kurz, wie das jetzt ich mir so vorgestellt habe. Also mein Vortrag hat so drei Teile. Der erste ist eine kleine Überraschung, da lese ich euch ein Stück Literatur vor. Und dann habe ich es eigentlich so gemacht, dass ich jetzt keine Buchvorstellung in dem Sinne mache. Also ich kann vielleicht kurz sagen, mein Buch hat im ersten Teil 4 Städtekapitel, nämlich Wien, New York, Los Angeles und Darmstadt. Und ich habe jetzt sozusagen 2 Teile rausgesucht, die mir jetzt am passendsten für Lukas Reihe scheinen. Und insofern nach der kleinen Literatureinlage am Anfang lese ich dann erst ein Stück aus dem Wien-Kapitel. Da geht es sozusagen um die revolutionäre Musik von Schönberg. Und dann düsen wir ab nach New York und da geht es um Jazz. Left Hand schüttelt den Kopf, das muss mich nicht bekümmern, ne? Ne? Okay, alles klar. Gut, dann lese ich jetzt zu Beginn eine Passage aus Thomas Manns Doktor Faustus. Man muss eigentlich nichts über das Buch wissen, nur so viel. Es gibt eine Randfigur da drin, einen Organisten und Musiklehrer, Wendel Kretschmer, der ab und zu eigentlich eher zu seinem Privatvergnügen Vorträge hält. Dazu heißt es, Wendel Kretschmer huldigte dem Grundsatz, dass es nicht auf das Interesse der anderen, sondern auf das eigene ankomme, also darauf, Interesse zu erregen, was nur geschehen könne, dann aber auch mit Sicherheit geschehe, wenn man sich selbst für eine Sache von Grund auf interessiere und also, indem man davon spreche, schwerlich umhin könne, andere in dieses Interesse hineinzuziehen, sie damit anzustecken und so ein gar nicht vorhanden gewesenes, ein ungeahntes Interesse zu kreieren, was viel besser lohne, als einem schon Bestehenden gefällig zu sein. Darauf hoffe natürlich auch ich. Worüber sprach Wendel Kretschmer? Nun, der Mann war imstande, eine ganze Stunde der Frage zu widmen, warum Beethoven zu der Klaviersonate Opus 111 keinen dritten Satz geschrieben habe. Und aus diesem Vortrag von Wendel Kretschmer trage ich jetzt, da springen wir direkt hinein, trage ich vor und ihr werdet dann hoffentlich merken, warum. Noch einen Schluck Wasser, weil ich so nervös bin. Wo Größe und Tod zusammentreten, erklärte er, da entstehe eine konventiongeneigte Sachlichkeit,

die Konfrontation mit allen anderen Musiken danach reagiert. Das ist sozusagen seine Kindheit in der Musik des 19. Jahrhunderts noch. Er ist nicht ganz so brav wie der Kretschmer, sondern hatte selber eine wilde Zeit in Wien. Ihr müsst akzeptieren, dass der Vortrag etwas rhapsodisch ist. Insofern würde ich jetzt direkt vom sozusagen Adorno-Kretschmer in mein Wien-Kapitel wechseln. Zu Wien so viel. Adorno war da eigentlich nicht wirklich lange, also ich glaube eigentlich fast nur knapp 8 Monate, 1925. Nachdem er ein Stück von Alban Berg gehört hat, hat er sich in den Kopf gesetzt, er hängt jetzt seine philosophische Karriere, die da schon so ein bisschen in Frankfurt begonnen hatte, an den Nagel und geht nach Wien und wird Komponist. Und zumindest in meiner Rekonstruktion ist diese eigentlich zeitlich relativ kurze Erfahrung, aber eine, die eigentlich sein ganzes Leben weiter bestimmen wird und an der er eigentlich auch zeitlebens festgehalten hat. Und ein sehr wichtiges Motiv ist da drin der Gegensatz von Musik und Politik. Das Unterkapitel heißt bei mir der luxurierende Linksradikalismus. Und wir beginnen damit, dass er sich im Briefwechsel mit seinem Freund Siegfried Krakauer lustig über Wien macht eigentlich und über die Fragwürdigkeit einer rein ästhetischen Haltung. Zitat Adorno. Der Schlendrian in der Empirie geht sprunglos, gleitend in den theoretischen und ästhetischen Individualismus über, der etwas sehr Behagliches hat, weil er nie über sich hinausgreift und von der Not des Existierens nichts oder nur verzerrt weiß. Zitat Ende. Der gleiche Schlendrian aber, der sich nur für sich selbst und die eigene Kunst interessiert, weil er es sich leisten kann, nicht zu arbeiten und nicht an Politik und Ausbeutung zu denken, kehrt retrospektiv als gelungene Lässigkeit wieder, die Schönberg überhaupt erst zu seiner kompositorischen Leistung animierte. Zitat Adorno. Empfing er, also Schönberg, von der Wiener Tradition des integralen Komponierens das Maß der Verbindlichkeit, so ist am Ende die Idee der kompositorischen Freiheit, die er mit Verbindlichkeit in eins setzte, die oberste Gestalt der wienerischen Lässigkeit selbst. So tief reichen die Ursprünge der neuen Musik ins Wienerische hinab, so nah ist der Geist der Stadt an dem des Gegenstandes. Zitat Ende. Lässigkeit bedeutet hier einen durch die Stadt begünstigten Lebenswandel. Das Gelassene in den Tag hineinleben, als gäbe es kein Morgen, weil man sich schließlich sowieso in einer Welt von gestern befindet. Am Beispiel des Bandelns beschreibt Adorno die gelungen verplemperte Zeit als absurd praktisch in der Erhöhung ästhetischer Sensibilität, als liebevolle Manie für die kleinen Dinge, eine Vorschule der Kunst, Antizipation ihres technisch verspielten Elements. Denn die an Schönberg festgehaltene Idee der kompositorischen Freiheit bedeutet Gestaltung von Zeit in der Musik, das Bild erfüllter Lebenszeit als Gegenprogramm zur verkauften, nur an abstrakten Kriterien bemessenen, auswendigen und unsinnlichen Arbeitszeit in der Fabrik, wo weder die Individualität der Person noch die besondere Qualität ihres Arbeitsprodukts eine Rolle spielt. Der Geist der Stadt ist ein aristokratischer. Die Illusion, man könnte nach Belieben über die eigene Zeit verfügen und sie mit einem möglichst schönen und interessanten Leben füllen. Diese Illusion ist nicht nur vorbürgerlich, sie ist auch antibürgerlich. Hier liegt der Grund für Adornos oft zitierte Obsession für den Adel. Sie ist darin begründet, dass eine aristokratische Lebensführung nicht vom kapitalistischen Tauschprinzip determiniert ist, ihr Denken idealerweise nicht nach dem Prinzip der Zweckmäßigkeit und ihre Psychologie nicht nach dem Modell der Konkurrenz funktioniert. Schlendrian und Lässigkeit, Freizügigkeit und Freigebigkeit bilden für Adorno eine substanzielle Erfahrung zur Ablösung vom vergleichsweise kleinbürgerlichen, moderaten Frankfurter Elternhaus. An Krakauer übermittelt er ein Panorama aus Café und Opernhaus, Konzertsaal und Nachtlokal, berichtet von seinen Ausflügen in die Dunstzone zwischen Literatur und Bordellbetrieb und breitet unter dem wiederkehrenden Stichwort sonst die Menschen ein ganzes Panoptikum skurriler Figuren, kurioser Personen von Trinkern, Buchhändlern und Kommunisten aus. Mal trifft er eine Freundin von Lenin, mal lernt er einen jungen Mann kennen, der mit Lukács intim befreundet sein soll. Mal findet er eine Reisegefährtin, der neben Kokain gleich zwei Revolver in der Tasche stecken. Abenteuerlust und episodenhafte Promiskuität korrespondieren mit Überheblichkeit aus Radikalität und resultieren in entsprechend übermütigen Urteilen. Denn Adornos Genuss ist blind im Augenblick, bleibt jedoch nie lange illusionslos. So verurteilt er auch die Umgebung, deren Atmosphäre er zugleich genießt. Die Krise der Bürgerlichkeit ist die Krise der Individualität. Die Tatsache, dass mit dem Beginn der vollständig durchkapitalisierten Massengesellschaft auch der vormals noch halbwegs souveräne Citoyen zu einem kleinen Rädchen im Getriebe wird. Dieser marxistischen Probe auf die Dialektik von Individuum und Gesellschaft hält die gesamte Wiener Robinsonade nicht stand. Sie tut immer noch so, als sei das freie, selbstbestimmte Subjekt eine von Gesellschaft unabhängige und substanzielle Tatsache. Hier steht Hegel noch immer Kopf. Überall ist das gesellschaftliche Leben Ausdruck ökonomischer Verhältnisse. Nur in Wien sollen Geist und Kultur regieren und in der Kunst die subjektive Regung des Künstlers. Und doch, wie bereits im Falle der Gegenüberstellung des schlechten Schlendrians und der legitimen Lässigkeit, die eigentlich das Gleiche sind, wird aus der Pseudoradikalität individueller Expression inmitten des in Fragen der Malerei und Dichtung hinter Paris und Berlin zurückgebliebenen Wiens mit seiner anachronistischen Naivität die musikalische Revolution. Die Veränderung aller bisherigen musikalischen Verhältnisse ereignet sich nicht als abstrakte Negation des ästhetischen Subjektivismus. Die Kunst ist nicht mehr nur beliebiger, weil unverbindlicher individueller Ausdruck, sondern artikuliert Objektivität. Musik soll wahr sein. Dennoch gibt sie nicht nur übermächtige und abstrakt gewordene Welt wieder und löscht das kompositorische Subjekt darin aus, sondern hebt es in sich auf und realisiert den Vorstoß ins Reich der Freiheit. Die musikalische Kunst Schönbergs offenbart das Verdrängte, das die romantische und klassische Musik nicht wahrhaben will, die dunklen Triebe im Inneren des Menschen und das nackte Leiden der wirklichen Welt. Die Emanzipation der Dissonanz erfolgt aber als konsequente Weiterführung der Konsonanz und nicht als harmonische Tabula rasa. Die moderne Feindschaft gegen das Ornament und alle dekorative Behaglichkeit kippt nicht in völlige Neutralität und nüchterne Leere. Der Umsturz erfolgt auf Grundlage der Tradition der musikalischen Metropole, Beethoven, Brahms, Mahler. Die Substantialität von Stilempfinden und Formgefühl als Wesen wienerischer Kultur, ihr Äther, bedeutet zugleich die Atmosphäre des Reaktionären, die Gefahr an der Übermacht der versteinerten Tradition zu ersticken. Die Musik will sich aus dieser konservativen, künstlichen Schimmelkäseglocke befreien, aufatmen, sie braucht, das ist eine versteckte Anspielung auf Schönberg, Luft von anderen Planeten. Denn die Kultur, gebaut aus Hundsscheiße, wie Adorno nach einem Brechtschen Wort später schreiben wird, stinkt. Darin drückt sich aus, was sie verdrängt. Der Gestank ist die abgespaltene und versagte Leidenschaft. Gepflegte Lebensformen und sittsame Umgangsweisen sind angeklebte Etikette. Sie erheben sich auf dem primitiven Elend von anderen. Kultiviertheit ist eine Errungenschaft für wenige Privilegierte auf Kosten jener geknechteten Wesen, die von den Errungenschaften der Zivilisation ausgeschlossen bleiben, von deren disziplinarischem Zwang aber gerade erfasst werden. Wahre Kultur müsste jedoch so universell sein wie auch vollständige Aufklärung. Gemessen an diesem Anspruch zeigt sich schnell, Fortschritt hat noch nicht stattgefunden. Im Angesichts der Moderne veränderten Vokabular, Emanzipation, Revolution, Aufbegehren, Gegenschlag, Ausbruch und Radikalität, zeigt sich Adornos politische Überzeugung hinter den ästhetischen Urteilen. Der Geist der Wiener Moderne fordert das Neue, verlangt die Veränderung der Welt. Gebraucht wird dafür, was mit einem Begriff aus der Militärsprache Avantgarde heißt. Ein kleiner Vorstoßtrupp, der für das Groß das neu zu erobernde Gebiet auskundschaftet. Wirkliches Fortschreiten aber bliebe nicht auf ästhetischem Gebiet, sondern Schritte fort auf den Boden der Tatsachen. Es wäre keine Frage von Bewusstsein, sondern würde die reale Abschaffung von Gewalt und Unrecht bedeuten. Dieser Widerspruch treibt Adorno in und ab Wien beständig um. Gegenüber Krakauer benennt er den, Zitat, Ästhetizismus als moralisches Problem, der offenbar ein Hauptmotiv meines Lebens abgibt. Und im Rückblick auf jene 20er Jahre heißt es, Zitat, der Begriff des Radikalen, gänzlich ins Ästhetische transponiert, hat etwas von ablenkender Ideologie, von Trost über die reale Ohnmacht der Subjekte. Vielleicht dazu noch, um zu zeigen, wie ernst er das eigentlich genommen hat, eine spätere Bemerkung. Wo ist sie denn von ihm? Da zeichnet er auf, er hat immer so Scribble in Books. Nur das wenigste von dem, was ich denke, sage ich. Nur das wenigste von dem, was ich sage, schreibe und publiziere ich. Und wer weiß, ob ich alles, was ich zu denken hätte, auch wirklich denke. Die politische Selbstzensur, die üben muss, wer nicht zugrunde gehen oder wenigstens völlig ausgeschaltet werden will, hat eine immanente, wahrscheinlich unwiderstehliche Tendenz, in den unbewussten Zensurmechanismus und damit in die Verdummung überzugehen. Allein die Zentrierung meines Interesses in Ästhetik, die freilich meiner Neigung entspricht, hat zugleich etwas Ausweichendes, sich Entziehendes, Ideologisches, noch vor allem Inhalt. Damit sind wir mit Wien jetzt fast fertig. Ich lese noch einen Kommentar von Detlef Clausen über Adornos Radikalität. Zitat Detlef Clausen. Adorno entwickelte in der zweiten Hälfte der 20er Jahre einen ästhetischen Linksradikalismus, der es ihm erlaubte, in Schönberg den Beginn einer Revolution zu sehen, die nur noch konsequent über sich hinausgeführt werden musste. Sein geschichtsphilosophisch begründeter Linksradikalismus ermöglichte es Adorno, der ästhetischen Revolution, die mit Schönberg begann, treu zu bleiben und sich gut begründet von der Sache der Kommunistischen Partei fernzuhalten. Der konsequente ästhetische Radikalismus Adornos bewahrte ihn vor einer Idealisierung der frühen Sowjetunion. Da bei Brecht, Eisler und Bloch ihre Entscheidung für den Kommunismus politisch motiviert war, konnten sie ästhetisch oft nur wieder besseren Wissens handeln. Zitat Ende. Der ästhetische Linksradikalismus ist eine Weiterentwicklung des politischen, nicht dessen Preisgabe. An dieser Stelle musste ich über mich selber lachen, weil ich normalerweise eigentlich das Gegenteil selber vertrete. Wenn man jetzt vielleicht an ein Zitat von Michael Hirsch denkt, aus den 10 Thesen zu Kunst und Politik, wo es heißt, das Erstarken der kulturellen Linken ist das Symptom einer Schwäche der politischen Linken. Ich glaube, das wird so eine Fluchtlinie sein, da wäre ich über Nachfragen oder zumindest oder noch lieber über Kommentare erfreut. Vielleicht noch einen ganz kleinen, mini kleinen Rest aus dem Wien und dann können wir eigentlich auch nach New York weiterdüsen. Schönbergs Musik hatte dem Publikum einen Schrecken eingejagt. Alban Bergs Musik hatte ihm Angst gemacht. Schon hier wurde eine Schallmauer durchbrochen. Es wurde durchgelassen, was das selbstherrliche Subjekt zuvor aus seinen Äußerungen ausschloss. Der konservative Schönberg, der von sich selbst sagte, dass er eigentlich immer konventionelle Musik habe schreiben wollen, das Material ihn aber zur Abweichung gedrängt habe, wollte sich keineswegs als Bürgerschreck inszenieren. Dennoch wirkte 1913 die zweite Aufführung seiner Kammersymphonie Opus 9 im Wiener Musikvereinssaal als Provokation. Das Konzert ging als Watschenkonzert in die Geschichte ein. Also da gab es ja wirklich eine Saalschlacht, da haben sie sich mit Publikum und Musiker haben sich mit Stühlen geprügelt. Das zeigt, dass radikale Musik greifbare Effekte haben kann, bis hin zur Handgreiflichkeit. Die tumultartigen Ausschreitungen anlässlich der modernen Musik bewiesen das zurückgebliebene und willentlich rückständige Bewusstsein eines Publikums, dessen Interesse gesellschaftlich wie musikalisch der Erhalt des Status quo war. Also die wollten nämlich immer noch die Arietta von Beethoven für immer weiterhören und immer bei der Konsonanz quasi bleiben. Wie dem Marxismus das revolutionäre Subjekt fehlt, so fehlt der revolutionären Musik das Publikum. Apropos Publikum, auch noch eine, sehe ich jetzt doch aus Wien, noch eine Bemerkung zum dritten Ohr, das hatte ich auch in der Ankündigung versprochen. Das ist ja eigentlich ein Begriff aus der psychoanalytischen Theorie, dass man etwas hört, was man nämlich nicht hört, oder dass man die Zwischentöne dessen hört, räuspern und zu viel Wasser trinken und zu viel schlucken und all sowas. Das dritte Ohr. Das ideale Publikum hört strukturell. Diese Vorstellung empfängt Adorno vom Schönbergkreis. Die Musik verlangt volle Konzentration, unnachlässige Aufmerksamkeit und geistige Anstrengung. Das klingt bei Schönberg selbst häufig recht streng nach dem Grau der musikwissenschaftlichen Theorie, die, ich mache jetzt wieder so ein Zitat, kindliche Vorliebe des primitiven Ohrs für Farben soll erwachsen werden. Der reifere Geist widersteht der Versuchung des Farbrauschs und lässt sich lieber in nüchterner Weise von der Durchsichtigkeit klar umrissener Gedanken überzeugen. Den beispielhaften Hörer denkt Schönberg sich in Analogie zum Schachspieler und mathematischen Genie. Nur wer mindestens 10 Züge vorausdenken könne, sei einem wirklichen musikalischen Kopf vergleichbar. Um die Ausdehnung der Musik in der Zeit adäquat aufzufassen, muss der Geist ausgesprochen beweglich und zugleich erinnerungsfähig sein, Stimmen gleichzeitig hören, vorwärts und rückwärts denken. Dennoch ist das Hören kein Denksport. Was zum Mitdenken vorgestellt wird, verhindert nicht den Genuss. Im Gegenteil ist eine, Zitat, große Anstrengung für den geübten Geist keine Qual, sondern ein Vergnügen, und dieses geistige, von struktureller Schönheit verursachte Vergnügen ist laut Schönberg ebenso groß wie das aus unmittelbaren Gefühlen. Der geübte Geist empfängt den musikalischen Reichtum am ausführlichsten. Doch die intellektuelle Wertschätzung und analytische Einsicht wird nur geduldet, wenn sie, Zitat, die Wärme der Träume nicht zerstören, in die der Hörer durch den Zauber des Schönen entführt worden ist. Und weiter heißt es, bei Schönberg: Ein geschultes Ohr ist viel wert, indessen nicht so viel, wenn das Ohr eher das Tor zum Gehörsinn als zum musikalischen Sinn ist. Auch der Kenner kann in gewisser Weise zur konkretistischen Auffassung neigen, wenn er das musikalische Geschehen lediglich registriert. Der musikalische Fachmann darf nicht zum Fachidioten, Sachverständigkeit nicht zu reiner Sachlichkeit werden. An dieser Stelle mag gerade ein ungeübter Geist mehr richtiger hören. Denn das entscheidende Moment an Schönberg, an das sich Adornos tiefe Bewunderung und lebenslange Treue heftet, ist dessen Kunst, bei aller mathematischen Kraft- und Schachstrategie, aller geistigen Strenge und unermüdlichen Disziplin, doch die Wärme der Träume und den Zauber der Schönheit zu erhalten. Schönberg realisiert damit, was Adorno später als ästhetisches Ziel formuliert, die Einheit von Eros und Erkenntnis. Das war jetzt der Wien-Teil. Wir behalten Eros und Erkenntnis, drittes Ohr, musikalische Revolution, luxurierenden Linksradikalismus mal als Stichworte im Hinterkopf. Weil ich glaube, dass gerade auch zusammen mit dieser Beethoven-Emphase das etwas leichter zu verstehen macht, wie es dann eigentlich Adorno in New York ergangen ist. Er ist nach Wien wieder zurück nach Frankfurt, hat versucht, sich als Musikjournalist zu etablieren. Das hat nicht geklappt. Auch philosophisch hat es eigentlich, das war keine gute Zeit für ihn, hat es nicht besonders gut geklappt. Er hat eine Habilitation geschrieben, die von Hans Cornelius derart stark kritisiert wurde, dass er sie zurückgezogen hat. Dann hat er doch noch über Kierkegaard, also ein neues Thema, habilitiert, hat einen Lehrauftrag bekommen und dann kamen die Nazis und haben ihm die Lehrbefugnis wieder entzogen. Und dann hat ihn Horkheimer auf eine eigentlich ziemlich für seine Verhältnisse absurde Stelle gehievt. Da wurde er nämlich musikalischer Direktor der ersten großen kommerziell orientierten Radiostudie. Sollen wir jetzt bis hier Zwischenfragen machen oder lese ich jetzt weiter? Gut, dann düsen wir jetzt ab nach New York. So wenig Erotik alleine mit rein biologischen Vorgängen des nackten Sexes zu tun hat, so wenig empfängt das empfindliche Ohr einfach nur Schallwellen. Adorno zufolge ist das Ohr ein dialektisches Organ. Auf der einen Seite erscheint Hörvermögen als arbeitsscheu und zurückgeblieben. Zitat Adorno: Akustische Passivität wird zum Gegensatz der Arbeit, Hören zur tolerierten Enklave inmitten der rationalisierten Arbeitswelt. Mit seiner ungegenständlichen Wahrnehmung kann das Ohr die Welt der Dinge nicht wirklich begreifen. Es glaubt noch an die scheinbar vormoderne Unmittelbarkeit der Töne. Zitat Adorno. Der archaische, gleichsam mit dem Produktionsprozess nicht ganz mitgekommene Hörsinn befördert den Wahn, die Welt sei selber noch nicht ganz rationalisiert, sondern böte Raum fürs Unkontrollierte. Zitat Ende. Kommt solch naivem Bewusstsein eine Melodie zu Ohren, so geht sie ihm zugleich zu Herzen. Auf der anderen Seite ist das Verhalten des Ohrs das Modell geistiger Arbeit. Das richtige Hören führt zu wahrer Erkenntnis. Zitat. Das spekulative Ohr ist das einzige Organ der unverbürgten Objektivität, negativ die Abwehrinstanz gegen ihre Verfälschung. Zitat. Vorsichtig, doch bestimmt, drückt sich der spekulative Adorno hier aus. Das imaginationsfähige Ohr ist die einzige Instanz, die eine ungesicherte und nicht allgemein gültige Objektivität vertritt, die subjektive Objektivität. Nur deren delikates Organ, eine Art innerer Stimme des Eigensinns, hat das richtige idiosynkratische Gespür für die Verfälschung individueller Erfahrung. Wo immer bei Adorno das Ohr auftaucht, da vertritt es ein Ich und meint zugleich alle. Sprich, die Schulpsychologie den meisten Ohren die Fähigkeit zu komplexer musikalischer Wahrnehmung ab, so gehört Adorno zu denen, die solche komplexen Verhältnisse zu verstehen vermögen und, Zitat, nicht ist einzusehen, warum es nicht alle vermögen sollten. Die Schranke ist keine transzendentale, sondern gesellschaftlich. Wie hoch die gesellschaftliche Schranke ist, die vor allem junge Menschen von seiner eigenen Musikauffassung trennt, erfährt Adorno in New York. Adorno beobachtet die amerikanische Unterhaltungskultur der 40er Jahre mit der Perspektive eines Kindes aus der Zeit der Jahrhundertwende. Dass Adorno in musikalischen Fragen stets seiner Herkunft treu blieb, hat dazu geführt, seine Position zur Unterhaltungsmusik als obsolet und anachronistisch abzutun. Doch Adornos feines Gehör nimmt eine Enteignung individueller Hörfähigkeit wahr, die weniger musikalisch gebildete und vollständig in der kulturindustriellen Matrix sozialisierte Naturen nicht mehr wahrnehmen können. Seine Exterritorialität zur Kulturindustrie ist kein Mangel, sondern macht gerade die Stärke seiner Interpretation aus. Da kommt bei mir eine kleine Fußnote und da steht: Adornos scheinbar altmodische Reaktion auf das neue musikalische Massenmedium Radio ist heute ganz besonders für die Generation relevant, die eine ganz andere und doch ähnliche Erfahrung aus der eigenen Biografie kennt. Veränderte der Rundfunk vor knapp 100 Jahren das alltagspraktische Bewusstsein von Zeit und Raum, so hat die Digitalisierung in den letzten 20 Jahren zu massiven Veränderungen im privaten Musikkonsum geführt, deren Bedeutung für die Veränderung des Bewusstseins mindestens ebenso gravierend sein dürften. Adornos spekulatives Ohr erkennt, wie die neue Audiotechnologie die ästhetische Technik selbst substituiert. Adorno muss aufgrund seiner eigenen Erfahrung befürchten, dass der Verlust musikalischer Imagination die Gefahr politischer Illusion birgt. Kulturelle Integration wird mit politischer Emanzipation verwechselt. Diese Kritik ist kein kulturkonservatives Ressentiment, sondern eine exakte Wahrnehmung der Differenz von eigener Biografie und fremder Lebenserfahrung. So, zu der eigenen Biografie habe ich schon was gesagt in New York. Ausgerechnet Adorno wurde musikalischer Direktor der ersten marktwirtschaftlich orientierten sozialwissenschaftlichen Studie überhaupt, das Princeton Radio Research Project unter der Leitung des Soziologen Paula Sarsfeld. Eine absurdere Konstellation, schreibe ich hier, und explosivere Mischung ist kaum denkbar. Auf der einen Seite stand der Musikphilosoph, der die Autonomie der ästhetischen Sphäre als unhintergehbar und Musik in keinen geringeren Koordinaten als jenen von Wahrheit und Freiheit verstand. Auf der anderen Seite gab es ein Forschungsprojekt, das vor allem damit beauftragt war, kommerziellen Interessen Kenntnisse über ein neues Publikum zu liefern. In den Institutsräumen der Columbia University prallten Welten aufeinander. Die Idee europäischer Kunstmusik und die Vorstellung amerikanischer Unterhaltungskultur, die Orientierung an rein werkästhetischen Kriterien und das Interesse der Rezeptientenforschung, der Begriff des Individuums und die Kategorie des Kunden. Und abschließend springe ich jetzt direkt hinein in diese Studie, die Adorno übrigens dann auf englischer Sprache angefertigt hat für dieses Forschungsprojekt. Und da ich angekündigt hatte, zu klären, was Jazz mit Sex zu tun hat, das käme jetzt ja auch noch. Ein neuer Menschentypus heißt das Kapitel. Der zentrale Essay in Adornos Konvolut unter dem Arbeitstitel Current of Music trägt den programmatischen Titel On Popular Music. Im ersten Teil breitet Adorno musikalisches Material aus und diskutiert Two spheres of music, popular and serious. Er unterscheidet bekanntermaßen zwischen der Durchgebildetheit ernster Musik, in der jedes Detail unabdingbares Moment des Ganzen ist, und der bloßen Kombination von Fertigteilen in populären Stücken. Noch immer nicht bekannt genug ist dabei die Tatsache, dass Adorno grundsätzlich weder die ernste Musik als genuin komplexere noch die populäre als automatisch schlechtere betrachtet, denn es gibt, Zitat, auch heute noch gute, schlechte Musik neben all der schlechten Guten. Zitat Ende. Adorno geht es um eine Reziprozität von Produktion und Rezeption und um die Entsprechung von Standardization und Pseudo, also Pseudo-Individualization. Beide Stichworte wäre also Standardisierung und Pseudo-Individualisierung, das sind ja so ein bisschen Klassiker, das hat die Forschung auch alles schon aufgearbeitet. Der zweite Teil des Essays beschäftigt sich unter dem Titel Presentation of the Material mit den Mechanismen, durch die standardisierte Popmusik dem Gedächtnis der Hörer eingeprägt wird. Diese fasst Adorno unter dem Begriff Plugging. Die konkreten Mittel, mit denen ein Hit erzeugt wird, sind heute andere. Doch die Grundvoraussetzung, Zitat Adorno, to be plugged, a sung hit must have at least one feature by which it can be distinguished from any other and yet possess the complete conventionality and triviality of all the others, ist dieselbe geblieben. Eine Überraschung ist der letzte Teil, Theory about the Listener, ein seltsames Stück erzählender Wissenschaft. Es handelt sich dabei nicht um Standarderhebungen der Rezeptionsforschung, sondern um eine Charakterisierung zentraler psychologischer Elemente der Erfahrung des Wiedererkennens beim Hören populärer Musik. Man macht da so eine Liste. A. Vague remembrance. B. Actual identification. C. Subsumption by label. D. Self-reflection on the act of recognition. Und dann E. Psychological transfer of recognition authority to the object. Diese vor über 70 Jahren erstmals beschriebenen Komponenten der Wahrnehmung von Populärmusik sind auch der heutigen Rezeptionssituation noch weitgehend adäquat. Das schreibe ich dazu, das würde ich heute auch nicht mehr so schreiben. Da denken wir vielleicht an die Fußnote, die schon angedeutet hat, dass es ja mittlerweile jetzt um digitalen Musikkonsum gibt und nicht mehr sozusagen um diese alte Musikindustrie, die tatsächlich noch sozusagen von oben Sachen bewirbt und die Leute müssen das mehr oder weniger kaufen, weil es nichts anderes gibt. Das ist also sozusagen jetzt in der Prosumer-Kultur was anderes. Aber dieser Punkt D, Self-Reflection on the Act of Recognition, also die Erfahrung des Wiedererkennens beim Hören, das ist tatsächlich eine Sache, die ich bei einem recht bekannten Pop-Theoretiker, nämlich Diedrichsen höchstpersönlich eigentlich direkt wiedergefunden habe, weswegen ich dahin springe direkt. Das langsame Zurückdrängen des Werkes durch unsere Projektion, nennt tatsächlich Diedrichsen das. Zitat nochmal Diedrichsen. Wer technisch aufgezeichnete Musik hört, hört keine Musik mehr, sondern hört sein eigenes früheres Hören. Das eigene Hören wiederzuhören, das ist Popmusik. Zitat Ende Dietrich Dietrichsen. Popmusik ist nicht die Erschütterung durch das Werk als Begegnung mit einer Art fremden Macht, sondern eine Bestätigung des eigenen Narzissmus. War der narzisstische Selbstbezug, die Eigenliebe, einmal notwendiges Durchgangsstadium auf dem Weg zu einer voll entwickelten sexuellen Bindungs- und Besetzungsfähigkeit, scheint das Jazz-Subjekt, zumindest kulturpsychologisch, auf einer zu überwindenden Vorstufe der Selbsterkenntnis zu verharren. Es kompensiert ein eigentlich geringes Selbstbewusstsein durch Selbstüberhöhung, so wie es Adorno soziosexuell als entmannt und potent zugleich beschreibt. Diese Entmannung hat aber auch ihre positive Seite. Zitat Adorno. Die Verstümmelung des genitalzentrierten Subjekts, als deren ritueller Vollzug Jazz einsteht, gibt im Augenblick der Regression die Partialtriebe frei. Sie werden freilich durch falsche Integration sogleich verdrängt, aber sie melden sich doch gegen die patriarchale Genitalität an. Für einen Augenblick sind sie aufrührerisch. Gerade dieses Moment hat die Dialektik des Jazz mit der fortgeschrittensten Kunstmusik gemein. Huhu, könnte man hier auch mal sagen. Zitat Ende. Ausgerechnet die Verstümmelung des genitalzentrierten Subjekts, die sonst für Adorno das zentrale Skandalon des Jazz ist, wertet er hier als aufrührerisch. Das Modell der Sexualentwicklung, das Adorno seiner Kulturpsychologie zugrunde legt, versteht die analen und oralen Partialtriebe als präödipal. Nur zwei Seiten vorher hatte er anhand eines Schlagers gefragt, ob nicht die, Zitat, orale Liebe, das treue Urbild der Liebe im Jazz, der Integration als Einverleibung und Vernichtung sei, die alle spätere leichte Musik fortsetze. Im Jazz wird der Augenblick der Regression permanent, das Ausbleiben der Latenzzeit und damit der zweiten genitalen Phase verhindert die Entwicklung einer erwachsenen Sexualität. Das macht die Kulturindustrie nicht im guten Sinne kindlich naiv, sondern im schlechten verstockt infantil. Die isolierten Partialtriebe kommen durch falsche Integration auch nicht zu ihrem Recht, sondern verhärten sich als perverse Fixierung. In der entwickelten Sexualität sind sie dagegen als Vorlust aufgehoben. Die musikalische Entsprechung dieser Kunstpsychologie ist die avancierte Komposition. In Schönbergs Glückliche Hand und dem Wozzeck seien die Partialtriebe protokollarisch beim Namen gerufen, so Adorno. Der Jazz hat plötzlich immerhin etwas mit der fortgeschrittensten Kunstmusik gemein. Den Einspruch gegen die patriarchale Genitalität und ihren Gegensatz von ungedämpfter Trompete als männliche Rouge und Klarinette als Stimme einer edlen Jungfrau. Zitat Adorno. Das sozial nicht konformierende Moment des Jazz mag in seiner Zwischengeschlechtlichkeit gelegen sein. Der Verstümmelungs- und Integrationsmechanismus lässt mit der genitalen Sexualität die primären Geschlechtsunterschiede zurücktreten. Während der Klang der Jazzinstrumente dem menschlichen Stimmklang sich annähert und während zugleich das Flüstern der Jazzsänger dem Timbre der Dämpfertrompete ähnlich wird, verliert er den spezifischen Geschlechtscharakter. Unmöglich, eine Dämpfertrompete als männlich-heroisch zu agnostizieren, unmöglich, den anthropoiden Ton des Saxophons als Stimme einer edlen Jungfrau zu bezeichnen, wie noch Berlioz mit dem immerhin Verwandten der Klarinette verfuhr. Zitat Ende. Gerade hier wird der Jazz nicht nur als eindeutiges Regressionsphänomen gewertet, sondern von Adorno selbst in einer Ambivalenz benannt, die er sonst eher unterschlägt: Dialektik des Jazz. Ich springe noch an eine Stelle. Für Adorno bleibt im Grunde jede Form von Tanzmusik ein Skandal, denn Tanzmusik ist Inbegriff der Gebrauchsmusik und damit das Ende des Hörens als geistiger Wahrnehmung von Sinnlichem. Auf Gebrauchsmusik wird unmittelbar sinnlich-körperlich reagiert. Was Adorno kritisiert, hat die Jazztheorie als Unterschied in der erlebnismäßigen Auffassung der europäischen und der Jazzmusik festgehalten. Zitat Reclams Jazz-Lexikon: Das Erlebnis des Swing ist sensomotorischer Art und deshalb echter, natürlicher und aufrichtiger als jedes andere Erlebnis intellektueller Art, wie es im Standardlexikon heißt. Für Adorno sind wildes Rumgehopse und unreflektierte emotionale Projektion dagegen weder echt noch natürlich. Rede ich eigentlich schon Stunden? Wie spät ist es jetzt? 3:09. Ja, siehst du, doch schon länger als ich wollte. Okay, dann kürze ich das nämlich jetzt mal ein bisschen ab. Dann lese ich jetzt nur noch eine Stelle vor. Also das war es jetzt im Prinzip auch von diesem Wien und New York Teil. Wie bei mir die Reise weitergeht, kann ich eigentlich ganz kurz zusammenfassen. Also in L.A. ist sozusagen das Thema dann, wie kompositorische Verhaltensweisen von Adorno eigentlich in die Textproduktion überführt werden. Das kann ich ja auf Nachfrage gerne noch erklären. Ein weiteres Thema ist auch, dass er tatsächlich, also das merkt man ganz schön an den Diskussionen mit Horkheimer, dass er tatsächlich einen anderen Adressaten für die kritische Theorie eigentlich denkt. Das haben die dann, wenn die über Texte diskutieren, häufiger mal, dass bei Horkheimer klar ist, der möchte sich an ein politisches Subjekt wenden und Adorno will irgendwie immer so schwärmerisch so eine Art Menschheit ansprechen, die eigentlich wie ein ästhetisches Publikum gedacht ist. Das jetzt für die Musik eigentlich interessantere Kapitel wäre dann mein letztes: Darmstadt. Da gibt es zwei Institutionen, an denen Adorno aufgetreten ist. Einmal die internationalen Ferienkurse für neue Musik. Das waren im Prinzip so Komponierkurse, wo eigentlich so die ganze internationale Komponieravantgarde sich traf. Da war Adorno dabei und da hat er Vorträge tatsächlich über Schönberg gehalten, und zwar in exakt dem Stil, den wir von Wendell Kretschmer kennen. Also er hat sich ans Klavier gesetzt und gekräht, wie er das selber nannte, ganz ungeniert, wie er immer sagte, unter Musikern könne man sich das erlauben, so herumzukrähen und da reinzurufen. An dieser Form ist vielleicht auch noch interessant, dass er eigentlich der Erste war, der das im Radio sozusagen so einen korrepetitorischen Stil, wenn man so will, hatte, dass er mit Musikbeispielen immer gearbeitet hat und selber dazu gesprochen. Die andere Institution in Darmstadt ist das klingt so ähnlich, ist aber ganz was anderes, Institut für Neue Musik und Musikerziehung. Klingt erstmal harmlos, hat sich aber entpuppt als ein erzreaktionärer und faschistoider Haufen. Und da würde ich jetzt vielleicht noch so eine halbe Seite lesen. Ähm, mit denen hat Adorno eigentlich den Kampf aufgenommen, und das wäre sozusagen ein Beispiel dafür, dass es sozusagen als eine musikalische Diskussion angefangen hat. Also in dieser Musikerziehungslager wurde unheimlich viel Spielmusik gemacht und immer von Musikanten geredet. Das war quasi so eine rückwärtsorientierte Form gemeinschaftlicher Kammermusik. Man könnte denken, dass es Adorno gefallen hat, aber es hat ihm gar nicht gefallen. Er hat also gesagt, warum spielen die keine neue Musik, die spielen immer nur so alten Quatsch, das ist irgendwie alles blöd, und hat dann mit einem der Protagonisten da, die immerhin noch liberal genug waren, das mit ihm zu diskutieren, da eine große Diskussion angefangen. Und da finde ich ganz interessant, dass er dann eigentlich diese Jazz-Jugend, die er ja in seiner New Yorker Zeit so kritisiert hat, dann eigentlich wiederum gegen diese Form verteidigt hat. Wir machen jetzt also noch kurz Kritik des Musikanten, und dann kriege ich hoffentlich viele Fragen. Adorno skizziert mit dem Musikanten einen anti-intellektuellen und autoritären Jugendlichen, der sozialpsychologisch und phänomenologisch an den Jazzfan erinnert. Bereits in seiner Kritik am Jazz hatte Adorno jeden gleichgültigen Relativismus abgelehnt und besteht nun auch gegenüber Doflein. Doflein heißt dieser Protagonist dieses anderen Musikinstituts, gegenüber Doflein auf den Universalismus musikalischer Vernunft hingewiesen. Zitat Adorno. Soziologisch ableitbar ist schließlich sehr vieles, insbesondere auch, um nur das Brutalste zu nennen, das Auseinandertreten hoher und niedriger kommerzieller Musik seit dem 19. Jahrhundert. Sicherlich kommt es entscheidend darauf an, die Phänomene, um die wir uns anstrengen, zu begreifen. Aber dies Begreifen darf nicht heißen, dass man bei dieser Pluralität des einander Widersprechenden einfach widerstehen bleibt. Zitat Ende. Die Gemeinsamkeit von zappelnden Jazzfans und der Korps der Singkameraden liegt in der Sehnsucht nach reiner Ursprünglichkeit, aus der vorsätzliche Regression resultiert. Von einem Ideal avantgardistischer Kunstmusik sind beide gleich weit entfernt. Als Jugendkulturen sind sie auch voneinander meilenweit entfernt. Die Musikalität deutscher Jugend erscheint gegenüber der traditionslosen Kunstbanausie einer fortgeschrittenen kapitalistischen Gesellschaft mit demokratischem Selbstverständnis als wesentlich bedrohlicher. Von der amerikanischen Tanzkultur unterscheidet sich die angestrebte Musizierfreudigkeit der deutschen Jugendbewegung empfindlich. Zitat Adorno. Ihr Habitus mahnt an eingefrorene und nachträglich zum Programm erklärte Pubertät. Aber ihre charakteristische deutsche Reaktionsform ist umgekehrt als beim Jazz. Zitat Ende. Die Atmosphäre des Jazz lief im schlimmsten Falle auf stumpfen Verkehr und nackten Sexus statt ausgiebiger Vorlust und kunstvoller Erotik hinaus. Im Klima der Kulturnation droht keine Kastration der Kunst, sondern Schlimmeres, die Gefahr von Sterilität. Zitat Adorno. Die verkniffene Haltung gegen das sinnliche Glück ist eine charakteristische deutsche Reaktionsform. Zitat Ende. Die wild gewordenen Teens der Radio Generation haben mit dem Jazz ihre eigene Stammeskultur gefunden. In der isolierten Daseinssphäre deutscher Kulturlandschaft bietet die jugendbewegte Musik als sanktioniertes Schutzgebiet von Irrationalität erneut Zugang zur Volksmusikgemeinschaft. 1954 bekennt Adorno gegenüber Doflein, dass ihre musikalischen Differenzen wohl keine rein musikalischen seien. Zitat: Der eigentlich strittige Punkt zwischen uns ist, so komisch es auch klingen mag, politischer Art. Okay, soweit würde ich jetzt lesen.